an mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Innersten, mit allem, was du hast, bete ihm an. Gib ihm die Ehre, ja? Gib ihm die Ehre. Mach ihn groß. Mach ihn groß. Mach ihn groß. Mach ihn groß. Heb ihn hoch. Gott liebt deinen Lobpreis. Er liebt deinen Lobpreis. Er liebt es. Und im Lobpreis ist wie so eine Auftriebskraft. Weißt du, es ist wie eine Auftriebskraft. Wie bei so einem Flugzeug, das startet, weißt du. Das eine macht die Geschwindigkeit aus, der Antrieb. Aber die Hauptsache sind die Flügel. Wie sind die Flügel gestellt? Ja, wie sind die Flügel gestellt? Und du musst deine Flügel schon richtig stellen, damit es nach oben geht. Damit es nach oben geht. Und wie stellst du deine Flügel richtig? Durch den Glauben. Weißt du, durch den Glauben. Durch den Glauben. Durch den Glauben sind deine Flügel richtig gestellt. Streck mal deine Flügel aus. Das ist Auftriebskraft. Das Auftriebskraft. Auftriebskraft. Das Auftriebskraft. Da geht's nach oben. Weißt du? Und das ist völlig egal, wie viel Ballast du mitschleppst. Völlig egal. Weißt du, das löst sich alles auf. Lass dich einfach nach oben treiben. Lass dich nach oben treiben. Lass dich nach oben ziehen. Lass dich nach oben ziehen. Weißt du, da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Da ist Freiheit. Oben ist Freiheit. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und so ist es. Ja. Du bist nicht gemacht als Kriechtier. Du bist gemacht zu fliegen. Du bist gemacht zu fliegen. Du bist gemacht zu fliegen. Wirklich zu schweben. Ja, zu schweben. Und von oben sieht es ganz anders aus. Ist das schon mal aufgefallen? Ja, von oben ist alles viel kleiner. Diese Umstände, die sind so winzig. Manchmal sieht man sie gar nicht mehr. Also geh nach oben. Weißt du, oben. Unser Platz ist oben, neben unserem Vater. Da ist dein Platz. Da gehörst du hin. Da gehörst du hin. Auch wenn du mit den Füßen noch auf dem Erdboden bist. Aber im Geist sind wir nach oben versetzt. Wir sind nach oben versetzt. Wir sind nach oben versetzt. Und wir regieren hier mit unserem Herrn zusammen. Weißt du, hier kannst du regieren. Unten zu regieren ist schwierig, aber oben zu regieren, neben deinem Vater, ja, es ist easy. Es ist easy. Es ist easy. Weißt du, du sprichst nur ein Wort und die Umstände beugen sich. Du sprichst nur ein Wort und Menschen werden gesund. Du sprichst nur ein Wort und Ketten fallen. Ketten fallen. Weißt du, das ist unser Auftrag. Ketten zu zerbrechen, Bindungen aufzulösen, Menschen frei zu machen. Ja? Dafür hat uns Jesus auserwählt. Er hat uns auserwählt. Er hat dich auserwählt. Sag mal, ich bin auserwählt. Ja, du bist auserwählt. Ja? Oh, Ketten fallen. Ketten fallen. Ketten fallen. Ketten fallen. Alle Ketten fallen. Oh. Könntet fallen, könntet fallen in deinem Namen. Oh. Ketten fallen, Ketten fallen in dir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nichts kann dir widerstehen. Oh, nichts kann dir widerstehen. Oh, nichts kann dir widerstehen, Jesus. Nichts kann dir widerstehen. Nichts kann dir widerstehen, nichts kann dir widerstehen. Und die Ketten, sie fallen, die Ketten, sie müssen fallen. Du bist der Durchbrecher, du bist der Durchbrecher, du bist der Durchbrecher, du bist der Durchbrecher, du bist der Durchbrecher, du bist der Durchbrecher, sing es, du bist mein Durchbrecher, du bist mein Durchbrecher, du bist mein Durchbrecher, sing es, du bist mein Durchbrecher, Ketten fallen ab, Ketten fallen ab. Ketten fallen ab durch dein Wort. Ketten fallen ab, Ketten fallen ab, Ketten fallen ab durch dein Wort. Und ich glaube, dass wirklich noch einige Ketten heute Abend fallen sollen. Ich hatte so den Eindruck, Ketten von Einsamkeit, wenn dich das belastet, will dich Gott heute freisetzen. Ketten von Einsamkeit. Du fühlst dich manchmal einsam, selbst wenn du unter Menschen bist. Und dann auch noch eine Kette, die vielleicht gar nicht in echt da ist, die nur eingebildet ist vielleicht, ich weiß es nicht, aber eine Kette von Kühnheit, ja, oder das Gegenteil, ja, also Kühnheit soll freigesetzt werden, Kühnheit soll freigesetzt werden, gerade im Reden des Wortes, Kühnheit, da ist Kühnheit da, Gott will einige mit Kühnheit heute Abend freisetzen. Also wenn dich das betrifft, dann komm einfach schnell nach vorne, dann bete ich für dich. Okay, Vater, ich danke dir für deine Freisetzung, Herr. Ich danke dir, dass alle Ketten fallen jetzt in Jesu Namen, frei und los, frei und los, frei und los, frei und los, frei und los, frei und los. Frei und los, frei und los. Ich sehe gerade noch jemanden, der sich wünscht zu singen, aber du traust dich nicht so richtig. Das ist auch eine Kette, die will Gott heute wegnehmen. Ha, frei und los, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für Kühnheit, für Kühnheit, für Kühnheit, für Kühnheit. Ich danke dir. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, da ist so viel Kühner drin, wenn du sehen würdest, da ist Kühnheit ohne Ende drin, Kühnheit. Vater, ich danke dir, dass du ihn freisetzt, Herr, für dein Überwinderleben jetzt, in Jesu Namen. Ich danke dir dafür. Amen. Wer war das mit dem Gesang? Jemand soll... Okay. Vater, ich danke dir, dass du ihre Hemmung, was auch immer sie hält, ja, dass du es jetzt durchschneidest, Herr. Ich schneide es jetzt durch in Jesu Namen. Ich danke dir dafür, Vater. Ich danke dir. Ich danke dir, dass jetzt Freiheit kommt, Herr. Dass ich die, jetzt die Blockaden lösen, Herr. Dass ich die Blockaden lösen, Herr. Dass auch da eine Kühnheit im Singen kommt, ja. Und durch die Kühnheit kommen die richtigen Töne. In der Kühnheit kommen die richtigen Töne. In der Kühnheit fließt es heraus, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Frei und los. Haha. Amen. Amen. Amen. Ah, noch jemand ohne Fahrschein? Ah, auch singen? Ja, okay. Vater, ich danke dir. Danke dir, Herr, dass du das löst, Herr. Ich danke dir. Ja, ich sehe da auch Lieder, die komponiert werden. Ja, Lieder, die komponiert werden. Und ich danke dir, dass es auch gesungen wird, dass sie singt, Herr, in deinem Licht, Herr, zu deiner Ehre. Ich setze Lieder zu deiner Ehre frei, zu deiner Ehre, Jesus. Ich danke dir, dass es nur so aus ihr herausströmt. Ja, ein Übermaß an Liedern, die aus ihr herausfließen. Ein Übermaß an Liedern, die herausfließen. Herr, und ich danke dir, dass du ihre Stimmbänder anrührst, Herr. Und Freiheit, Freiheit für ich hinein, in Jesu Namen. Amen. Amen. Genau. Ich sehe noch eine Angst vor Dunkelheit oder dunklen Ecken oder nachts draußen zu sein. Angst vor Dunkelheit, die Gott noch wegnehmen möchte. Angst vor Dunkelheit. Wenn dich das betrifft oder auch im Livestream, du, okay. Ich danke dir, Vater, dass sie in deiner Hand sicher ist, dass sie mit dir sicher ist, Herr. Ich danke dir für die Engel, die du um ihr Leben gestellt hast, die schon da sind, Herr. Und ich danke dir, dass du diese Angst vor Gefahren, dass sie jetzt fällt, dass die Kette jetzt fällt, Herr. Dank dir in Jesu Namen, frei und los. Frei und los. Amen. Amen. Amen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Genau. Genau. Genau. Ich glaube, das ist gut. Genau, Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Jetzt dürft ihr euch hinsetzen. Nehmt euch einen schönen Platz. Dann kommt unser geliebter Christian zur ersten Stunde. Halleluja. Ja, sucht euch einen Platz aus. Guckt, dass ihr noch einen findet. Gut. Alle, die am Sonntag da waren, wir hatten das Thema Gnade. Und ich habe mir heute so gedacht, beziehungsweise ich habe es aufs Herz bekommen, einfach heute nochmal so ein bisschen tiefer reinzugehen in das Thema Gnade. Bevor wir starten, vielleicht noch 2, 3 kleine Wiederholungen von Sonntag für diejenigen, die es nicht gehört haben, beziehungsweise für eine kleine Auffrischung. In Johannes 1, Vers 16 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle eine Gnade nach der anderen empfangen und geistlichen Segen über geistlichen Segen und sogar Gunst über Gunst und Gabe über Gabe. Also, wir haben uns am Sonntag angehört, Gott hat uns Gnade geschenkt, durch Jesus kam die Gnade zu uns, ja, nicht nur die Gnade, sondern hier steht drin, Segen über Segen, Gunst über Gunst und Gabe über Gabe. Ja, und da dürfen wir wirklich auch da drin in unser Bewusstsein immer mehr reingehen, dass wir wirklich Gunst über Gunst haben, Gnade über Gnade haben und Segen über Segen haben. Auch das ist letztendlich ein Bewusstsein. Und Johannes 1, Vers 17 haben wir uns angeguckt. Durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Wir leben also nicht mehr unter dem Gesetz, auch das haben wir uns angeschaut, sondern wir leben jetzt unter der Gnade. Seitdem Jesus reingekommen ist, auf die Welt gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist, sobald Jesus alles vollbracht hatte, ist diese Gnadenzeit angebrochen. Es gibt nicht mehr, oder es gibt schon noch das Gesetz, es wurde nicht aufgehoben, aber es wurde in unser Herz reingelegt. Es ist was anderes und wir dürfen unter der Gnade leben. Wir haben uns auch angeguckt, ne? Unter dem Gesetz sagt Gott, ich lasse die Sünde nicht ungestraft, sondern strafe die Kinder für die Sünden der Eltern bis ins dritte und vierte Glied. Steht in 2. Mose 34, Vers 7. Und wir haben uns auf der anderen Seite angeguckt, aber unter der Gnade sagt Gott, ich werde gnädig sein gegen jede Ungerechtigkeit und an ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Hebräer 8, Vers 12. Wir haben uns den Unterschied angeguckt, dass der gewaltig ist letztendlich, ja, und dass das Gesetz einfach sagt, du musst, und wenn du es nicht schaffst, bist du raus. Disqualifiziert, ja. Aber unter der Gnade sagt Gott, ich bin da. Ich habe es vollbracht, Jesus hat es vollbracht. Du brauchst es nicht mehr vollbringen. Ich habe es getan für dich. Genau, die Gnade legt den Schwerpunkt auf Jesus, was er erreicht hat für dich. Und ohne irgendwie was zu tun, es war ein Geschenk letztendlich, hast du die Gnade empfangen und er hat es für dich vollbracht. Und dieses Werk dürfen wir einfach im Glauben annehmen, denn durch Glauben sind wir errettet. Wir sind durch Glauben an Jesus Christus, an dass er der Sohn Gottes ist, dass er am Kreuz für deine Sünden, für meine Sünden gestorben ist, dass er in der Hölle war und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel. Wenn du daran glaubst, ja, dann hast du es geschenkt bekommen. Also letztendlich sind wir gerecht geworden durch unseren Glauben. Und das steht in Titus 2, 11 bis 14, beziehungsweise ich mache jetzt einen kleineren Teil nur noch. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. So erzieht sie uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen gerecht mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Hier auch nochmal der Hinweis. Heißt jetzt nicht, dass du rausgehst und alles Mögliche machen solltest im Leben, also das heißt Sünde, sondern Sünde ist zerstörerisch, auch das haben wir uns angeguckt am Sonntag, auch da nochmal der Hinweis dahingehend, sondern letztendlich, wenn du dich in die Gnade fallen lässt, heißt es hier drin, dann erzieht sie uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Ja, wir haben uns angeguckt, dass uns aus unserer eigenen Kraft ein sündloses Leben zu führen eigentlich gar nicht geht. Es geht nicht, es hat keiner geschafft, außer Jesus. Aber unter der Gnade, die Gnade bringt uns dahin, ein sündloses Leben zu führen. Und ich möchte heute da jetzt ein bisschen tiefer eingehen, wenn wir gerade bei Sünde sind. Die erste Sünde, die ihr kennt, ist bei... Ja. Adam und Eva. Genau, bei Adam und Eva. Da war der Sündenfall, der erste Sündenfall, der in die Welt kam. Und was war der letzte, wenn wir uns den genauer angucken, diesen Sündenfall, dann kannst du ihn so beschreiben, es war letztendlich der Wille des Menschen da, aus eigener Kraft so zu sein wie Gott. Das war letztendlich die Sünde, was da dahinter stand. Also Adam und Eva wollten so sein wie Gott und haben die Frucht letztendlich gegessen. Weil der Teufel ihnen gesagt hat, hey, du stirbst nicht, alles gut, sondern du wirst wie Gott sein. Du wirst wie Gott sein. Und Adam und Eva sind drauf reingefallen und haben letztendlich aus ihrer Selbstsucht heraus, ja, auf sich bezogen, also sie haben auf sich geschaut, und haben gesagt, ja, das will ich. Ich will so sein wie Gott. Und letztendlich, was bedeutet diese Sünde im Umkehrschluss, wenn wir uns das angucken? Gott. Also letztendlich, Gott, was willst du von mir? Ich will größer sein wie du. Ich vertraue dir nicht, Gott. Ich mache es aus meinen Sachen heraus, weil ja, Versorgung und so weiter kannst du eh nicht so gut für mich. Ich kann das viel besser für mich. Oder wenn wir andere Sachen, letztendlich andere Gedankengänge haben. Wenn wir es aus unserer eigenen Kraft heraus versuchen oder machen, heißt es eigentlich im Umkehrschluss, Herr, ich traue es dir nicht zu. Also wenn wir ehrlich sind, na, du kannst da ganz viele Beispiele reinnehmen, sei es vom Finanziellen, du rackerst dich ab und du machst alles, na, damit du reich wirst und so weiter. Letztendlich traust du es Gott nicht zu, dass er dich versorgt. Alle Ängste, alle Sorgen letztendlich, die bei uns entstehen, du traust Gott nicht zu, dass er dich beschützt, du traust Gott nicht zu, dass er dich geheilt hat. Du traust es Gott einfach nicht zu. Aber genau das ist der Punkt oder das Problem. Letztendlich beziehst du das, ich kann es besser wie du. Ja, ich kann es besser wie das Erlösungswerk von Jesus. Ich stelle mich eins höher letztendlich und das nennt man selbstgerecht. Auch das haben wir uns am Sonntag so ein bisschen angeguckt. Und du stellst dich über Gott, und wenn du es aus deinen Werken heraus machst, dann letztendlich begibst du dich auch wieder ins Gesetz. Du kannst letztendlich der religiöseste Christ sein und dich ans Gesetz halten und trotzdem ist es nicht gut. Es ist einfach, was soll ich sagen? Fehlgeschlagen. Thema verfehlt. Gott möchte das nicht, dass du es aus deinen Werken heraus machst, weil das Gesetz schaut, dass du es tun musst. Du musst es erfüllen. Du musst es machen. Aber das will Gott nicht. Gott will, dass du den Fokus auf Jesus hast und sagst, er hat es vollbracht für mich. Und ich gebe mich da rein in diese Gnade. Weil wenn du dich unter das Gesetz letztendlich begibst, wenn du selbstgerecht bist und vor Gott stehst, wirst du nicht lange stehen können vor Gott. Es geht nicht. Wenn Gott anfängt, über dich zu richten, wirst du keine Chance mehr haben, weil du es nicht halten kannst. Es haben ganz viele Menschen im alten Bund versucht. Sie konnten es nicht halten. Und ganz ehrlich, kann mir danach gerne ja jemand noch sagen, wenn er anderer Meinung ist, aber ganz ehrlich, ich glaube, auch du kannst es nicht halten, dieses Gesetz. Du wirst es nicht schaffen, von dir heraus, aus dir heraus. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und deswegen ist das Thema, wenn du dich unter das Gesetz begibst, dann wird Gott über dich richten müssen, weil es ist nun mal das Gesetz und du hast das Gesetz verstoßen, also wird Gott über dich richten müssen. Und wie gesagt, du kannst nicht nur einen Punkt vom Gesetz halten, sondern wenn du schon anfängst, unter das Gesetz zu gehen, dann musst du alle halten. Und es sind doch einige Punkte, die wir da halten müssen. Aber das will Gott alles nicht. Aber der Punkt ist, du solltest es nicht tun. Genau, Galater 5, 1 bis 6 möchte ich da dazu mal vorlesen. Das ist ein bisschen längerer Vers. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Also Christus hat uns losgekauft von diesem Gesetz, damit wir unter der Gnade leben können. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lässt. Ich, Paulus, sage euch deshalb in aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden bzw. unter das Gesetz geht, lasst wird alles nutzlos sein, was Christus für euch getan hat. Und noch einmal erkläre ich jedem Einzelnen von euch, wer sich beschneiden lässt bzw. unter das Gesetz geht, der muss das ganze Gesetz mit allen seinen Forderungen befolgen. Wenn ihr aber durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und Gottes Gnade verspielt. Oder eine andere Übersetzung, wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nicht nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt. Wenn wir mit Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten und in der Liebe zeigt. Also hier nochmal ganz klar, das ist hier, habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, sondern hier steht es wirklich in der Bibel. Sobald du dich unter das Gesetz begibst, sagt die Bibel das Wort Gottes ganz klar. Wenn du das eine dich unterbegibst, unter das Gesetz, musst du das ganze Gesetz erfüllen. Das Ganze. Und er sagt auch noch, das Wort sagt noch härter, ihr habt mit Christus nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Also das heißt, wenn du dich unter das Gesetz begibst, allein mit einem Punkt, bist du auf dich allein gestellt. Jetzt musst du gerecht sein vor Gott. Jetzt musstest du tun. Und zwar die ganze Zeit. Und es wird hart. Deswegen ist aber Jesus gekommen. Deswegen ist Jesus für uns auch am Kreuz gestorben. Er wurde zu unserer Gerechtigkeit. Ja, wir sind die Gerechtigkeit Gottes letztendlich geworden. Wir sind gerecht vor Gott geworden. Und deswegen, unser Fokus ist letztendlich, uns unterzuordnen. Unterzuordnen unter ihm. Nicht auf uns kommt es an, sondern das, was er getan hat, auf das kommt es drauf an. Und unter das Gesetz gehen, ja, ist, oder ja, unter die selbstgerecht zu sein, das hat mehrere Seiten, ja. Stolz ist zum Beispiel Selbstgerechtigkeit. Ja, wenn du stolz bist, sagst du, ich kann es besser. Sagt er, ja, geh damit. Ich sage euch aber auch, Selbstmitleid ist genau das Gleiche. Wenn du in Selbstmitleid verfällst, ist dein Fokus auch nicht mehr auf Jesus, sondern auf dich. Du bist selbstgerecht. Ob du jetzt sagst, ich bin so gut oder ich bin so schlecht, ist immer selbstgerecht. Deswegen, du kannst von der einen Seite vom Pferd fallen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Du solltest von gar keiner Seite vom Pferd fallen, weil Jesus hat es vollbracht. Er hat es uns eigentlich ganz, ganz, ganz einfach gemacht. Und letztendlich kommt es darauf an, dass wir einfach uns ihm anvertrauen. Die Ursünde war, ich kann es besser wie du, Gott. Aber wenn du sagst, Herr, ich nehme das an, was in deinem Wort steht, im Glauben, dann wandelst du voll im Segen drin. In Hebräer 10, Vers 38 aus der Amplified heißt es, der Gerechte aber soll durch den Glauben leben. Mein gerechter Knecht soll durch seine Überzeugung von der Beziehung des Menschen zu Gott und den göttlichen Dingen leben und durch den heiligen Eifer, der aus dem Glauben geboren und mit ihm verbunden ist. Wenn er aber zurückweicht und vor Furcht zurückschreckt, so hat meine Seele keine Freude und kein Wohlgefallen an ihm. Gott möchte unseren Glauben. Er möchte einfach nur, hey, ich bin der Gott, der alles erschaffen hat. Ich habe Himmel und Erde erschaffen, das ganze Universum mit allem, was dran ist. Das Einzigste, was ich von dir möchte, vertrau mir doch einfach, mein Kind. Ja, ich bin dein Papa, vertrau mir doch einfach. Ich sorge für dich, ich kümmere mich um dich. Ich habe alles getan. Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Alles. Jede Segnung, alles ist Ja und Amen. Jede Verheißung ist Ja und Amen. Und unser Papa sagt einfach nur, vertrau mir doch einfach. Ja? Es ist einfach so einfach. Und trotzdem ist unsere Seele ab und zu tut sich so schwer da damit, in das Vertrauen einfach reinzugehen. Aber es ist so wichtig letztendlich, ja, weil wenn du selbstgerecht bist, dann kann der Glaube nicht mehr fließen. Ja, das ist wie so eine Sperre. Und wenn du ihm aber Freiraum lässt, wenn du im Glauben gehst, dann kommt es nicht mehr auf unsere Leistung drauf an, sondern es kommt auf seine Leistung drauf an, auf Jesus seine Leistung. Und das ist wirklich, das dürfen wir uns verinnerlichen einfach und wirklich da auch jeden Tag uns wieder mehr bewusst machen. Es kommt nicht auf deine Leistung an, es kommt nicht auf das an, was du bist oder wer du bist, sondern es kommt darauf an, wer Jesus ist und Jesus ist in dir und deswegen bist du was Wertvolles, was Kostbares. Wenn Gott uns anschaut, ja, dann sieht er Jesus in uns. Genau. Durch ihn sind wir gerecht geworden. Durch ihn dürfen wir, haben wir freien Zugang zu Gott. Und das ist was Wundervolles. Und das ist echt der Hammer, dass einfach durch Jesus alles zerrissen ist, was jede Trennung zerbrochen ist und wir direkten Zugang wieder zu ihm haben. Und Jesus ist letztendlich unser neues Ich. Ja, er lebt jetzt in dir. Und von jetzt an wird Gott dich nicht mehr anhand von dem, was du tust letztendlich, wenn du in seiner Gnade bist, was du tust letztendlich verurteilen oder richten, sondern er wird Jesus anschauen. Und es geht immer mehr darum, oder es geht nicht darum, wie gut du bist, sondern letztendlich, wie gut Jesus ist, wenn Gott dich anschaut. Weil wir aus uns heraus erstmal, aus unserem alten Leben, können nicht gut sein. Aber wir haben Jesus empfangen. Jesus lebt in uns. Der Heilige Geist lebt in uns. Die Kraft Gottes lebt in uns. Und aus ihm heraus können wir gut sein. Aus ihm heraus können wir diese Agape-Liebe leben. Aus ihm heraus können wir voller Freude sein. Aus ihm heraus können wir voller Frieden sein. Aus uns heraus wird es aber schwer. Und deswegen ist es so wichtig, ihn fließen zu lassen, ihn es machen zu lassen. Er hat letztendlich die Erlösung für uns bezahlt. Und das ist so der Hammer. Ein Punkt, den ich auch echt, wo mir so klar geworden ist. Wenn wir gucken in der Bibel, auch zu Zeiten Jesus, alle Sünder, die zu Jesus gekommen sind und sich ihm anvertraut haben, sind geheilt worden. Alle. Und Gott oder Jesus heilte alle, heißt es im Wort. Also das finde ich so krass. Alle Sünden, ja, jeder, der zu Jesus gekommen ist, jeder, der gesagt hat, ja, Herr, du bist der Herr, und die an ihn geglaubt haben, letztendlich, die konnten noch so viel Sünden haben, ja. Da waren sie alle dabei, von Ehebrechern bis Zöllner bis keine Ahnung, was sie alles getrieben haben und gemacht haben. Aber Jesus hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat gesagt, du bist geheilt. Er hat von niemandem, keinem einzigen, hat er gesagt, nein. Du bist zu krass, nein. Außer von einem Typ Menschen. Und es waren die Pharisäer. Und was hatten die Pharisäer? Sie waren selbstgerecht. Sie haben gesagt, was willst du von mir? Ich weiß es besser. Ich weiß es besser. Du, der Sohn Gottes, vergiss es. Wir wissen es viel besser als ihr. Also nicht Sünde. Und das fand ich so krass. Nicht die Sünde hält den Segen, hält den Fluss auf. Sondern unsere Selbstgerechtigkeit hält den Fluss auf. Wenn wir sagen, wir können es besser als du, ich bin besser wie du, Jesus, das hält den Segen auf, das hält den Fluss auf. Früher dachte ich immer, die Sünden halten den Fluss auf. Die sind nicht gut, versteht mir nicht falsch. Sünde ist zerstörerisch. Aber Jesus hat jede Sünde am Kreuz getragen. Ich kann zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid und meine Sünde, die ist weggewischt, die gibt es einfach gar nicht mehr. Wenn Gott mich anguckt, dann bin ich rein und heilig. Aus seiner Gnade heraus. Aber wenn ich anfange und mich über Jesus stelle, wenn ich mich anfange und mich über dieses Erlösungswerk stelle, dann wird es kritisch. Dann wird es echt kritisch. Weil dann hört es auf. Dann fließt es nicht mehr. Dann machen wir den Deckel zu, ja, und der Segen kriegt so einen Pfropfen rein oder keine Ahnung. Ja, und es fließt einfach nicht mehr. Deswegen, das ist wirklich... Das habe ich so gesehen und dachte eigentlich, wow, egal was die Menschen getan haben, egal was sie gemacht haben, Jesus war für sie. Er hatte Mitleid mit ihnen. Er hat keinen einzigen Segensfluss hat er aufgehalten. Von der Versorgung, ja, von den Fischen und von Vermehrung von Fisch und Brot und Hunger und was weiß ich was alles. Von Aussätzigen und keine Ahnung was. Nichts, aber auch gar nichts hat den Segenfluss aufgehalten. Bis auf da, wo er zu den Pharisäern kam. Da hat der Segenstrom aufgehört. Da hat es aufgehört. Und das Ganze liegt, wie gesagt, an der Selbstgerechtigkeit, an unserem Herzen. an unserer Einstellung. Und deswegen, ich habe am Sonntag darüber gepredigt, aber mir liegt es auch heute noch auf dem Herzen, wirklich euch das nochmal mitzugeben. Schaut in eure Bereiche rein. Wo sagt ihr heute vielleicht auch noch, Herr Jesus, ich rackere mir, ich mache es aus meinen Werken. Ich vielleicht auch unbewusst, ja. Ich mache es aus mir heraus, weil, ja, vielleicht kam Angst oder Not in deinem Leben und du rackerst dich ab und tust alles aus dir heraus und denkst dir immer, hey, ich mache es selber, weil du es ihm nicht zutraust. Es ist ein Pfropfen in diesem Bereich drin. Es kommt so ein richtiger Pfropfen rein und du wirst merken, wie es immer schlimmer wird in diesem Bereich. Wenn du aber diesen Pfropfen wegmachst und sagst, indem du sagst, Herr Jesus, komm du in diesen Bereich rein. Ich brauche dich so dringend da drin. Ich habe gemerkt, ich kann es nicht und es tut mir leid, dass ich diesen Pfropfen da reingesetzt habe. Es tut mir leid, dass ich es aus mir heraus versucht habe. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht zugetraut habe, dass ich dir nicht geglaubt habe. Es tut mir leid. Wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt der Pfropfen rein, raus und es fließt und es fließt und es fließt. Und dann kann Jesus kommen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er bringt das Leben mit, er bringt den Weg mit rein. Er wird Sachen tun in deinem Leben, in diesem Bereich, was du vorher gar nicht gewusst hast, dass es da überhaupt einen Weg gibt. Aber er wird dir den Weg bahnen und er wird diesen Weg vollebnen und er wird diesen Weg mit Leben, ausstatten. Weil du diesen Pfropfen nicht mehr drin hast. Also wirklich, nimm dir mal die Zeit. Ich habe mir wirklich auch für mich die Zeit genommen, einfach mal die Bereiche meines Lebens durchzugehen und zu gucken, wo vertraue ich ihm denn nicht? Wo versuche ich es denn aus mir heraus? Wo bin ich denn noch selbstgerecht? Nimm dir wirklich mal die Zeit. Ich möchte dich da dazu ermutigen. Und das ist wirklich, dass die Gnade uns letztendlich auch wirklich verändert. Auch das zeigt die Bibel so stark. Ich habe am Sonntag das Beispiel nicht mehr gefunden. Jetzt habe ich es wieder, weil ich das auch echt krass oder cool fand einfach. Wenn du dich unter die Gnade gibst, na, du kannst dich noch so anstrengen und sagen, wie wir es hatten auch am Sonntag, wie wir es hatten, ich möchte mich verändern. Na, dieses Jahr am Neujahr nehme ich mir das oder das oder das vor. Und ich nehme mir das jetzt vor, mich zu verändern. Und das möchte ich verändern an mir. Und ganz oft, also wir haben da die Zeichen mal gehabt. Zwei haben es, glaube ich, geschafft, sich selber zu verändern, aber der Rest hat alles nicht gestreckt. Oft scheitern wir mit unserer eigenen Kraft, uns zu verändern. Aber ich sage euch, wenn wir uns in die Liebe reingeben, wenn wir uns in diese Gnade reinfallen lassen, wenn wir Jesus sagen, komm du, veränder du mich, änder du das, dann geht es nicht mehr anders. Das wird verändert werden. Und ein Beispiel dafür, was ich so cool fand, war Zachäus. Zachäus, Jesus hat nicht gesagt, du musst jetzt Zachäus. Ja, Zachäus war ein Zöllner, für die, die es nicht wissen, der die Hälfte, der sich bereichert hat am Geld von den anderen und der auch nicht schlecht gelebt hat davon. Und Jesus kam aber in sein Leben und Jesus hat nicht gesagt, Zachäus, du musst jetzt damit aufhören. So geht's nicht weiter, Zachäus. Wenn du das machst, ja, landest du in der Hölle oder irgendwie sowas. Er hat ihm auch kein Gesetz vorgelesen, sondern Jesus hat ihn berührt mit seiner Liebe. Und Zachäus, der so gierig mal war, was hat er gemacht? Er hat gesagt, die Hälfte meines Reichtums will ich den Armen geben. Und jeden, dem ich bestohlen habe, will ich das Gestohlene vierfach zurückzahlen. Aus sich heraus. Jetzt wohlgemerkt. Es hat ihm keiner gesagt, es hat ihm keiner das Gesetz vorgelesen oder irgendwas, sondern Zachäus war von dieser Liebe, von dieser Gnade von Jesus so berührt, dass diese Liebe, dass Jesus letztendlich ihn so verändert hat, dass er von sich aus gesagt hat, ich möchte das gar nicht mehr. Ich möchte sogar wieder, na, ich möchte es einfach auch wieder zurückgeben. Ich möchte diese Liebe weiter fließen lassen. Und diese Veränderung hat Jesus reingebracht. Die hat nicht er reingebracht. Ich habe mir früher auch immer gedacht, boah, Spenden, ja, Zehnten geben und so, ach, das geht ja gar nicht, ja. Ein Euro, zwei Euro ist ja noch okay, aber mein Zehnten geben geht gar nicht. Jesus hat mich komplett verändert. Und er hat mich dadurch auch noch reich beschenkt, weil auf dem Zehnten geben auch letztendlich auch noch eine Verheißung liegt. Versteht ihr? Er hat Jesus hat so viel in meinem Leben mich verändert. Und ich glaube, wenn du dein Leben anguckst, wo Jesus, wo du ihm die Chance gegeben hast, dich zu verändern, wo du dein Herz aufgemacht hast, wo du gesagt hast, Herr Jesus, verändere mich da. Ich glaube, auch da ist es bei dir passiert, weil es geht nicht anders. Jesus wird dich verändern. Die Gnade wird dich verändern. Die Gnade haben wir vorher gelesen im Wort. Sie erzieht dich. Sie erzieht dich, ein Leben zu führen, was Gott wohlgefällig ist. Nicht, weil du es musst, sondern weil du es willst. Und das ist ein ganz anderer Punkt. Ja, wir dürfen einfach mal klatschen für Jesus. Und das ist so spannend, weil ich dachte auch immer, da wo ich frisch jetzt zum Glauben gekommen bin, wie soll ich das hinkriegen? Ich muss das machen, das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr, das muss ich machen. Und ich stand da und habe gesagt, Herr, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich möchte die Sachen eigentlich nicht mehr, aber ich kann es nicht. Ich weiß auch, dass sie nicht gut sind, aber ich kann es nicht sein lassen. Herr, hilf du mir. Und es ging von allein. Die einen Sachen haben ein bisschen länger gedauert, die anderen Sachen gingen sofort. Was auch immer, der Herr hat es gemacht, so wie ich es auch vertragen habe. Ja, vielleicht hätte ich es gar nicht auf Anfang, vielleicht vertragt es ihr gleich von Anfang gleich so eine richtige Kehrtwendung, 180. Ich habe es wahrscheinlich nicht vertragen, deswegen hat er es bei mir langsamer gemacht. Paulus hat es auf 180 Grad, da hat er es auf 180 Grad gemacht, von links nach rechts einmal. Ja, er mutet uns nur so viel zu, wie wir auch ertragen können, aber er macht's. Er tut es. Deswegen in seine Gnade reinfallen lassen. Weil im Gegensatz dazu gibt es auch den reichen jungen Mann in Lukas 18, der vor Jesus sagte, Jesus, was muss ich noch tun? Ich habe alle Gebote gehalten. Ich habe mich so an deine Regeln gehalten. Was muss ich noch tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Dieser junge Mann war stolz auf das letztendlich, was er getan hat. Er hat geprahlt, ich habe alles getan, was im Gesetz steht. Was muss ich noch tun? Und Jesus sagt, eins fehlt dir noch. Eins fehlt dir noch. Ja, folge mir nach. Lass die weltliche Dinge sein. Folge mir nach. Setz den Fokus auf mich. Lass mich in dein Leben hinein. Die Gesetze und alles. Alles schön und gut, aber damit wirst du das ewige Leben nicht bekommen. Das ewige Leben wirst du bekommen, wenn du den Fokus auf mich setzt, wenn du dich ganz hingibst, wenn du mich als deinen Herrn letztendlich anerkennst, wenn du mich in dein Leben reinlässt, diese Liebe in dein Leben reinlässt, dann wirst du das ewige Leben bekommen. Dann. Und ja, das sehen wir wieder. Die Gnade macht's. Auch Paulus sagte, aber er sagte zu mir, also zu Paulus, also Jesus sagte zu Paulus, meine Gnade, meine Gunst und Güte und Barmherzigkeit ist genug für dich, denn meine Stärke und Macht werden vollendet und zeigen sich am wirksamsten in deiner Schwäche. Umso mehr will ich mich meiner Schwäche und meinem Gebrechen rühmen, damit die Kraft und Macht Christi auf mir ruhen. Und Paulus drückt es immer krass aus, aber letztendlich ist es so. Da, wo du sagst, ich kann es nicht. Da, wo du sagst, ich bin schwach. Da, wo du sagst, mir fehlen die Worte, mir fehlt die Kraft, mir fehlt keine Ahnung was. Da, wo du es zulässt, da steht hier drin, wird meine Stärke, also Jesus Stärke und Macht vollendet sein. Ja? Und das wirklich einfach nochmal. Wenn ihr nichts mitnehmt, nehmt das heute Abend nochmal mit. Lasst Jesus in jeden Bereich eures Lebens, wo ihr heute noch von euch denkt in diesem Bereich. Ich bin stark, ich kann das eh. Wo heute vielleicht auch noch Routine drin ist. Ich mache das schon immer so, ich frage da Jesus gar nicht mehr. Denk einfach mal drüber nach und zieh den Stöpsel. Weil dieser Bereich, der heute vielleicht auch schon so teilweise vielleicht funktioniert, weil du es immer so machst, na, wenn du den Stöpsel ziehst, wird dieser Bereich herrlicher, noch besser, noch grandioser, noch genialer, weil Jesus einfach auch da die Herrschaft übernimmt. Und er hat es im Wort letztendlich dir gegeben, wo er sagt, denn meine Stärke und Macht werden vollendet da drin. Da kommt Jesus letztendlich und vollendet das, was er für dein Leben geplant hat. Solange du es zurückhältst, solange du sagst, hey, ich kann es besser, solange du sagst, brauche ich nicht Jesus, brauche ich dich nicht. Bei meinen Finanzen, ich habe alles im Griff, ich weiß genau, wie die Aktien hochgehen, wie sie runtergehen und wie ich da was machen muss. Oder bei meinem Geschäft, ich habe alles im Griff, das floriert, das macht, da brauche ich dich nicht, Herr Jesus. Der Segenstrom ist zumindest mal geblockt. Mal gucken, wie lange es gut geht. Da, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich, da wirst du merken, dass er genau das macht, was er für dein Leben geplant hat. Also wenn du wirklich möchtest, dass Jesus oder dass du letztendlich den Traum, was Gott für dein Leben hat, lebst, dann zieh heute Abend alle Stöpsel, die noch da sind. Ja, dann zieh sie einfach und sag, Herr Jesus, übernimmst du. Wenn du es noch nicht genau weißt, dann bitte den Heiligen Geist einfach, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich vielleicht wo noch ein Stöpsel drin ist. Zeig es mir, damit wir entfernen können gemeinsam. Damit Jesus übernehmen kann. Es ist wirklich wichtig, das zu tun. Schauen wir auch noch das Volk Israel an. Ach, das hatte ich noch. Das Volk Israel wurde Jahr für Jahr gewarnt, dass sie keine anderen Götter oder keine anderen Götzen haben sollen und dass sie anbeten sollen. Doch wenn wir uns die Geschichte von Israel angucken, beteten sie alle möglichen Götzen irgendwann mal an. Ja, sie opferten Götzen sogar ihre Babys und Kleinkinder. Und Gott sandte dann auch mal Jeremia, auch Jesaja schickte er mal, um sie einfach zu warnen. Hört auf da damit und kommt zu Gott zurück. Und was so fantastisch ist, bei jeder Sünde, die sie so begangen haben, ja, was war schlimm, es war nicht gut, aber es war nicht ganz so tragisch, sage ich jetzt einfach mal, dass sie aus ihrem dem Land vertrieben wurden. Aber als sie anfingen, andere Götter zu haben, Götzen zu opfern, flogen sie aus dem Land raus. Da flogen sie raus, ja. Weil solange sie andere Sünden hatten, beteten sie immer noch zu Gott und da war ein gewisser Segenstrom da. Es war Sünde da, keine Frage, aber es war noch ein gewisser Segenstrom da. Aber als sie sich von Gott abgewandt haben und ihn ersetzt haben durch jemanden anders, ist letztendlich komplett der Segenstrom zugegangen. Und ich fand es so bildlich gesehen, fand ich das auch passend auch auf das, wenn wir selbstgerecht sind, verdrängen wir Gott aus unserem Leben und haben letztendlich jemand anders auf dem Thron. Entweder sitzt du selber auf dem Thron oder sitzt das Geld auf dem Thron oder was auch immer du zum Fokus machst. Bei Selbstgerechtigkeit sitzt du selber auf dem Thron und du sagst zu Gott, weg von dem Thron. Und es ist letztendlich, kann man es vergleichen, wie mit Israel, wo sie sich andere Götter gemacht haben. Die sagten auch, Gott, weg vom Thron, wir haben jetzt andere Götter, wir brauchen dich nicht mehr. Und auch da einfach nochmal der Hinweis, bei Selbstgerechtigkeit schmeißt du Gott vom Thron und sagst, ich brauche dich nicht mehr und du schließt da damit auch da wieder den Pfropfen. Ja, es ist wie ein anderer Götze letztendlich. Und deswegen steht auch in der Bibel letztendlich drin, in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also er wird euch versorgen. Alles, was du brauchst, wird er dir geben. Setz ihn an erster Stelle. Das sagt er ja nicht umsonst. Er möchte nicht, dass er vom Thron geschmissen wird. Er ist unser Gott, er ist unser Papa, er ist der Größte. Er hat nun mal alles erschaffen. Er hat auch uns erschaffen. Er hatte nur Gnade mit uns, dass er uns sogar zu Kindern Gottes gemacht hat, dass wir sogar Papa zu ihm sagen dürfen. Das ist Gnade, das ist Liebe, das kann man nicht in Worte erklären. Das geht gar nicht, weil wenn wir uns die Menschengeschichte in der Bibel angucken, dass es Gott dann nicht zu viel geworden ist, dass er immer noch an uns festhält, dass er sogar sein Bestes gibt, seinen Sohn für uns, damit wir leben dürfen, damit wir ewiges Leben haben dürfen, musst du schon sagen, wow, danke Papa, wow. Und dann kommen wir auch noch her und sind, ich sage jetzt nicht in allen Bereichen, aber sind in den manchen Bereichen vielleicht noch selbstgerecht und sagen, hey, mir egal, was da in der Bibel steht, mir egal, was da alles drin steht, ich kann es besser wie du. Ist schon Hammer, oder? Ist schon Hammer, wie wir uns ab und zu anstellen. Teilweise auch unbewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir unser Leben so angucken, also wenn ich meins angucke, ist es nicht einmal, dass ich vom Thron gestoßen habe, bei mir selber. Trotz allem, wir sind in der Zeit der Gnade. Wenn wir dann kommen und sagen, es tut uns leid, es tut mir wirklich leid, dass ich es getan habe, ist Gott der Allerletzte, der Nein sagt. Sondern er sagt, okay, Sünde vergeben, alles okay, wir gehen jetzt weiter, bloß jetzt machen wir es zusammen und dann klappt es auch und du musst es nicht mehr allein machen. Sondern jetzt übernehme ich, weil du es zugelassen hast. Und dann wird es leicht und dann wird es einfacher und dann wird es funktionieren. Und das müssen wir uns wirklich bewusst sein. Dem sollten wir uns wirklich bewusst sein, dass wir mit Gott nicht umgehen wie mit, keine Ahnung, mit irgendwas, sondern Gott ist halt immer noch Gott. Auch wenn er unser Papa ist, auch wenn Jesus unser Bruder ist. Aber er ist nun mal Gott und Jesus steht über jeder Macht, über allem. Alles. Er ist für dich in die Hölle gegangen. Er hat den Teufel besiegt für dich. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben, damit du jetzt ein herrliches Leben haben kannst. Wir sollten ihn nicht vom Thron schicken, sondern wir sollten ihn hochheben und noch höher heben und jeden Tag noch höher heben. Weil wenn es einer verdient hat, dann er. Dann er. Weil er hatte wirklich, er hatte Gnade mit uns. Selbst am Kreuz vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das sagt er auch zu dir. Na, wenn es dir heute bewusst geworden ist vielleicht, dass du dem ein oder anderen Mal ihn vom Thron gestoßen hast, ja, er wusste in dem Moment vielleicht nicht, was er tut. Aber ich vergeb dir, weil ich habe alles am Kreuz getragen, sagt Jesus, alles. Ich bin für dich, ich liebe dich. Und ich möchte, dass es dir leicht geht. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du dich einfach reinfallen lassen darfst in diese Liebe, in diese Gnade. Und das ist wirklich meine Ermutigung. Und das liegt mir, ja, das lag mir einfach die letzten Tage und Wochen so ein bisschen auf dem Herzen. Und das war jetzt am Sonntag so. Und heute wollte ich einfach nochmal tiefer reingehen, dass wir es wirklich verstehen, was das bedeutet überhaupt, in seine Gnade reinzugehen. Weil viele sprechen von Gnade. Aber ganz ehrlich, Gnade ist was Gewaltiges. Gnade ist was Phänomenales. Und die Gerechtigkeit Gottes zu sein, ist noch viel krasser. Ja. Frei von aller Schuld. Der Teufel kann zu dir kommen und sagen, hey, hast du heute wieder alles verbockt? Oh, du bist schuldig, du kommst zu mir. Und du sagst, nein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, was willst du von mir? Und wenn er zu Gott, danach dann noch Gott fragt, der sagt genau das Gleiche. Was willst du? Der ist die Gerechtigkeit Gottes, weil er einfach Jesus in dir sieht, weil Jesus alles für dich getragen hat. Und da noch, ein Vers aus Johannes 8, 35, 36. Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Hause. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Jesus hat dich wirklich frei gemacht von allem. Und da darfst du in der Früh aufstehen, da darfst du abends ins Bett gehen, dass du sagen kannst, ich bin frei von allem. Ich bin unter der Gnade, ich bin unter der göttlichen Hand. Ich bin unter dem Schutz Gottes. Ich bin unter der Versorgung Gottes. Ich vertraue dir, Herr. Du machst es gut. Und wenn deine Seele gerade rebelliert, wenn deine Seele Hochsprünge, Tiefsprünge oder was auch immer macht, sagst du, Seele, es ist okay, wenn du Hoch- und Tiefsprünge machst, aber jetzt ist genug, weil Gott wird für dich sorgen. Gott wird es tun. Wir ziehen jetzt jeden Stöpsel vielleicht noch, der die Segnungen unterbindet. Na? Wir wollen es nicht aus unserer eigenen Kraft machen. Du bist nicht besser. Ich bin nicht besser wie du, Herr Jesus. Ich lasse es jetzt los. Übernimm du. Und du wirst merken, wie es fließt. Du wirst merken, wie du hochsteigst. Du wirst merken, wie es höher und höher und höher und höher geht. Und das kann ich euch nur weitergeben. Das kann ich euch nur weitergeben. Das ist das Wort Gottes. Das ist die freudige Botschaft. Ja? Manche sitzen drin und lachen schon, die freuen sich schon. Bei manchen wirkt es noch. Genau. Aber das ist die frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, die der Teufel immer wieder versucht zu rauben und zu stehlen. Aber das ist es. Halleluja. Ich möchte jetzt einfach noch ein paar Minuten kurz einfach in die Ruhe reingehen. Wirklich, dass wir einfach mal in die Ruhe reingehen und den Heiligen Geist mal wirken lassen. Weil auch du am Livestream, weil ich habe einfach noch so auf dem Herzen, dass wir das wirklich, dass der Heilige Geist das wirklich bei uns jetzt aufdecken sollte, wo vielleicht noch so ein Stöpsel drin ist, wo wir uns höher gestellt haben als Jesus, wo Jesus noch auf unserem, wo Jesus nicht auf unserem Thron ist in irgendeinem Bereich unseres Lebens, sondern da einfach gucken, was der Heilige Geist uns zeigt und dann, wenn er dir was gezeigt hat, dann bitt einfach kurz um Vergebung und sag, Herr Jesus, es tut mir leid, bitte übernimm du diesen Bereich, bitte mach es du. Okay? Dass wir da einfach jetzt mal, ja, 2, 3 Minuten einfach mal den Heiligen Geist wirken lassen. Ich bete noch kurz in Sprachen und dann einfach den Heiligen Geist wirken lassen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich jeden Einzelnen hier berührst, dass du ihm zeigst, ob es da noch was gibt. Und wenn es nichts mehr gibt, ist es auch super gut. Heiliger Geist, ich danke dir auch am Livestream, dass du jetzt wirklich jeden Einzelnen berührst, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du jetzt zeigst, wo vielleicht noch ein Pfropfen da ist, wo Jesus nicht auf dem Thron sitzt in diesem Bereich. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da wirklich uns das aufzeigst. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, Herr Jesus, vergib uns jetzt, wo du nicht an erster Stelle warst in einem Bereich unseres Lebens. Vergib uns da jetzt und wir laden dich ein, Herr Jesus, sei du wirklich auf dem Thron in jedem Bereich unseres Lebens, Herr Jesus. Wir laden dich wirklich ein, komm du mit deiner Kraft, mit deiner Macht wirklich in jedem Bereich unseres Lebens. Ich danke dir, Herr, und wir setzen jetzt da wirklich, dass du bist das, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir setzen jetzt wirklich Leben frei in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens, weil du da drin wirkst, Herr Jesus. Du hast es uns zugesagt, Herr Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass deine Segenströme jetzt da wieder neu reinfließen, Herr, wo sie vielleicht vorher noch nicht geflossen sind. Ich danke dir, dass jeder, ja, ich sehe immer so einen Pfropfen einfach im Rohr, dass diese ganzen Pfropfen jetzt weg sind in Jesu Namen und dass dein Segen wirklich ungehindert fließen kann. Ich danke dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Machen wir eine kurze Pause. Und machen wir um 9 weiter, dann geht's weiter mit dem Andreas.